Das hämmert gegen meine Sehnen auf das Leben, ist Verlass. Es hat noch viel zu geben und ich nehme deine Hand, muss tanzen immer weiter. Ich vergesse den Verstand, der Horizont wird breiter. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, deinem Beat total ergeben, lass mich leben. Herzbeben, lass es beben. Uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, lass uns durch die Decke heben. Herzbeben, lass uns leben, lass doch unsere Körper reden. Reiß dich los, ich will schweben dir entgegen. Herzbeben, lass uns leben. Komm und reiß dich los, ja wir haben uns gefunden. Unsere Seelen sind verbunden. Herzbeben. Ja, mein Herzschlag ist verzählt, der Beat macht mich lebendig. Hab dich längst schon ausgewählt, bin völlig überwältigt. Ich komm mit auf meine Umlaufbahn, bring mich aus dem Tag. Vergessen wir den Lebensplan, genießen den Kontakt. Spürst du den Rhythmus, dann steig mit ein. Das kann unsere Reise sein. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts Herz, lass es beben. Herzbeben.